Yeah. Sie ist eine Prinzessin mit einem Herz aus Gold. Von einer heilen Familie hat sie immer geträumt. Sie braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Aber denkt sie an die Zukunft, fängt sie an zu weinen. Denn sie ist ganz allein, wenn sie schlafen geht. Und auch ganz allein, wenn sie ihr Vater schlägt. Wenn dieser Hurensohn schon wieder stockbesoffen ist, stellt sie sich vor, wie sie ihn erschießt. Weil sie weiß, gleich zieht er seine Hose aus. Sie soll ihm geben, was ein Mann so braucht. Weil ihre Mutter schon seit Jahren im Himmel ist, gibt sie sich die Schuld, dass er so ist. Und sie schließt ihre Augen und öffnet sich. Sein stinkender Schweiß läuft in ihr Gesicht. Sie spürt sein Herz, als es schneller pocht. Und ihre Träne tropft ins Kissen, als er in ihr kommt. Und sie muss damit leben, jeden Tag. Sie geht raus bei Gewitter, weil sie Regen mag. Sie hat kein Zuhause, wurde nie geliebt. Sie weiß nur, wie es ist, wenn man Schmerzen fühlt. Doch die 10. Narbe wird die letzte sein. Die ersten 9 waren ein Hilfeschrei. Keiner soll es sehen, keiner ist dabei. Sie blutet aus den Armen, gleich ist alles vorbei. Ihr Freund ist ein Dealer, ein hässlicher Spast. Sie hat mit ihm einen Vaterersatz. Er sieht in ihr nur eine Schleiereule. Denn wenn er sie beleidigt, kennt er keine Reue. Er fährt ein BMW, 3er-Coupé. Seine kalte Art tut ihrem Herzen weh. Sie glaubt an das Gute, doch wird immer enttäuscht. Seine Freunde hassen sie, denn sie ist deutsch. Am Wochenende tanzt sie ab auf Ecstasy. Denn nur so kann sie dieser kranken Welt entfliehen. Er sagt, sie ist eine Nutte und hat keine Ehre. Ihre Arme sehen beide aus wie Schweizer Käse. Das Heroin bekommt sie direkt von ihm. Und sie spritzt es sich, weil sie diesen Bastard liebt. Alles, was sie will, ist nur ein Happy End. Doch sie spürt nur, wie es in den Adern brennt. Und sie muss damit leben, jeden Tag. Sie geht raus bei Gewitter, weil sie Regen mag. Sie hat kein Zuhause, wurde nie geliebt. Sie weiß nur, wie es ist, wenn man Schmerzen fühlt. Doch die 10. Narbe wird die letzte sein. Die ersten 9 waren ein Hilfeschrei. Keiner soll es sehen, keiner ist dabei. Sie blutet aus den Armen, gleich ist alles vorbei. Sie steht jeden Morgen auf, um 5:45. Sie braucht das Geld, aber hat Schiss vorm Chef. Sie hockt im Büro von 8 bis 5, doch in der Ausbildung lernt sie nur, was Mobbing ist. Die Kerle stehen auf sie, weil sie Titten hat. Und die Weiber hassen sie, weil sie Titten hat. Egal was sie macht alles falsch. Wenn sie an Meetings denkt, wird ihr kalt vor Angst. Sie hat Magenschmerzen und Übelkeit. Morgens schon, wenn sie ins Auto steigt. Sie wird immer nur behandelt wie ein Klumpen Fleisch. Und ihr Chef hat gecheckt, dass sie auf Kunden scheißt. Deshalb drückt der Bastard ihr die Kündigung. Und seine Anwälte nehmen ihr den letzten Grund, weiter zu kämpfen und nicht aufzugeben. Doch sie ist lieber tot, anstatt arbeitslos. Und sie muss damit leben, jeden Tag. Sie geht raus bei Gewitter, weil sie Regen mag. Sie hat kein Zuhause, wurde nie geliebt. Sie weiß nur, wie es ist, wenn man Schmerzen fühlt. Doch die 10. Narbe wird die letzte sein. Die ersten 9 waren ein Hilfeschrei. Keiner soll es sehen, keiner ist dabei. Sie blutet aus den Armen, gleich ist alles vorbei. Und sie muss damit leben, jeden Tag. Sie geht raus bei Gewitter, weil sie Regen mag. Sie hat kein Zuhause, wurde nie geliebt. Sie weiß nur, wie es ist, wenn man Schmerzen fühlt. Doch die 10. Narbe wird die letzte sein. Die ersten 9 waren ein Hilfeschrei. Keiner soll es sehen, keiner ist dabei. Sie blutet aus den Armen, gleich ist alles vorbei.